Mit diesem Twitter-Kommentar wollte die Abgeordnete die Bundeskanzlerin kritisieren. Hat die Kritik wie formuliert? Ja, also es war ein deutlicher Angriff auf Merkel und aber auch in Richtung Herrn Tauber. Bettina Kuttler hat geschrieben, Bundeskanzlerin Merkel streitet es ab, Tauber träumt, die Umvölkung Deutschlands hat längst begonnen, Handlungsbedarf besteht, Zitat Ende. Das heißt, sie hat nicht nur die Parteispitze direkt angegriffen, sondern sie hat auch eine Wortwahl verwendet, die historisch belastet ist. Wir haben es eben ja schon angedeutet, auch in den Nachrichten, mit Umvölkung war im Nationalsozialismus die Germanisierung von eroberten Gebieten in Osteuropa gemeint. Er wird heute von Rechtsextremen benutzt. Also das heißt, es ist durchaus kein neutraler Begriff. Zu Bettina Kuttler noch ein paar Hintergründe. Sie sitzt seit 2009 für den Wahlkreis Leipzig I im Bundestag, ist allerdings nicht in Sachsen geboren, sondern in München, war aber Finanzbürgermeisterin in Leipzig vor 2009 und ist heute Mitglied im Unterausschuss zu Fragen der Europäischen Union und im Finanzausschuss, ist selber gelernte Wirtschaftsprüferin. Mhm. Soweit zu dem, was sie so macht. Es hat schon einige Reaktionen ja gegeben, auch aus ihrer Partei. Wie fällt das alles aus jetzt? Ja, da gab es mehrere Reaktionen. Also der parlamentarische Geschäftsführer Michael Grosse-Brömer hat den Tweet unsäglich genannt. Auch der Generalsekretär Peter Tauber hat reagiert. Das steht nicht für die CDU. Auch die sächsische CDU, wo Kuttler ja im Landesverband ist, hat reagiert. Man hat dort auch per Twitter dann verkündet, Michael Kretschmer war das, dass man verärgert ist und Kuttlers Äußerungen ablehnt. Die Einlassung sei nicht nachvollziehbar, hat er auf Twitter geschrieben. Ein Interview wollte Michael Kretschmer leider nicht geben, aber er hat dann nochmal betont, wie verärgert man in der CDU Sachsen sei. Er hat gesagt, man werde jetzt das persönliche Gespräch suchen und wolle das fortsetzen, diesen Gesprächsprozess mit Frau Kuttler. Die Opposition hat sich auch zu Wort gemeldet. Da war Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionschefin der Grünen. Und sie hat geschrieben, auch beim Kurznachrichtendienst, sie hat gesagt, Frau Kuttler dreht völlig frei. Es ist ja nicht das erste Mal, dass die CDU-Politikerin mit umstrittenen Äußerungen auffällt. Vielleicht auch kurz gehen wir noch mal darauf ein, für was sie eigentlich steht. Ja, es ist ganz interessant, wenn man sich so ein bisschen mit der politischen Biografie von Frau Kuttler auseinandersetzt, hat sie 2009, als sie in den Bundestag gegangen ist, der Leipziger Volkszeitung in einem Interview gesagt, ich habe angefangen, mich politisch zu engagieren, als Rot-Grün die Bundesregierung übernommen hat. Ich habe das damals für den falschen Weg gehalten. Also das heißt, sie positioniert sich auf dem konservativen Parteiflügel, lehnt bis heute zum Beispiel auch Schwarz-Grün ab. Sie hat deutliche Kritik auch von ihrer eigenen Partei einstecken müssen, als sie sich gegen einen Moscheebau in ihrem Wahlkreis gesträubt hatte im Leipziger Norden, im Stadtteil Gohlis. Dort sollte auch ein Asylstandort entstehen. Sie hat dann gesagt, dieser Standort sei höchst problematisch, hat befürchtet, dass er als Wohngebiet nicht mehr so attraktiv ist. Und schon da haben sich Spannungen mit ihrer Partei gezeigt. Stanislav Tillich, der in Sachsen auch Parteichef ist, hat gesagt, die Meinung von Frau Kuttler ist nicht die Meinung der sächsischen CDU. Ansonsten ist wahrscheinlich noch Frau Kuttler in Erinnerung von vor zwei Wochen. Dort hat sie auf Twitter den Namen eines türkischen Journalisten verballhornt, hat ihn Candil Dünçis genannt und hat damit auch den Unmut der CDU hervorgerufen. Hat später dann gesagt, sie wollte den Namen nicht entstellen und dass sie mit Leib und Seele CDU-Mitglied sei. Mit der AfD verbinde sie nichts. Aber da hat es schon mal eine Welle der Empörung gegeben. Und Sie sagen, sie hat den Unmut in der CDU hervorgerufen. Muss sie denn überhaupt mit Konsequenzen rechnen? Na, das wird sich jetzt im Oktober sehr wahrscheinlich zeigen, denn dann werden die Listen für die Bundestagswahl erstellt. Und da gibt es auch in ihrer politischen Heimat in Leipzig, gibt es Konkurrenz. Zwei Leipziger Stadträte wollen ihr den Posten streitig machen. Sie wollen gegen sie kandidieren. Und sie begründen den Schritt unter anderem mit Unzufriedenheit mit ihrer Arbeit als Abgeordnete und auch mit Unzufriedenheit wegen ihrer Kommunikation. Dankeschön, Nadine Lindner aus unserem Haupt.